Ja, ich kann alle diese Leute hier sehen, die sitzen. Wollen Sie etwas auferstehen? Ja? Können wir das machen? Etwas zusammen singen? Auferstehen, das war falsch. Aufstehen, ja. Gut. Ja, Sie verstehen es, kann ich sehen. Ich will euch ein neues Lied lernen. Die Worte sind: Wir vertrauen unserem Gott. Und die nächste Vers ist: Er ist Schöpfer dieser Welt. Und dritte: Er hat Macht und Herrlichkeit. Drei Verse, nicht schwierig. Melodie geht so. Wir vertrauen unserem Gott.